Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Kindererziehung. 1. Wofür und wie können Jugendliche belohnt oder bestraft werden? Ich bin der Meinung, dass besonders unsere Generation eine ständige, strenge Kontrolle von Seiten der Eltern braucht. Wenn Kinder in der Schule eine ausgezeichnete Leistung erbringen oder auch bei kleineren Erfolgen wie einer gelungenen Sprachprüfung, können Eltern sie belohnen und sie damit zu weiteren Erfolgen motivieren. Wenn sie aber Mist bauen, werden sie selbstverständlich bestraft. Was früher der Hausarrest war, ist heute eher das Internetverbot, die höchste, aber effektivste aller Strafen. Doch zuvor sollten moderne Eltern eher die Schuldigen ausschimpfen oder ihnen eine Predigt halten. Nach meinen Erfahrungen ist es manchmal auch wirksam. 2. Soll man Kindern Taschengeld geben? Kinder über 10 Jahre sollten auf jeden Fall Taschengeld bekommen. So haben sie immer Geld bei sich, wenn zum Beispiel in der Schule etwas bezahlt werden muss. Andererseits können Eltern ihre Kinder dadurch zur Sparsamkeit erziehen und ihnen den Umgang mit Geld beibringen. Es ist ein gutes Gefühl, für etwas zu sparen, was man sich schon lange gewünscht hat. Als ich 17 wurde, haben mir meine Eltern ein Sparkonto eröffnet. Momentan spare ich für ein neues Smartphone. Das wird eine Menge Geld kosten. Wenn ich kein Taschengeld bekommen hätte, könnte ich es mir nicht leisten. 3. Welche Rolle spielen Lehrer in der Erziehung der Jugendlichen? Lehrer sind in erster Linie für das Fachliche verantwortlich. Doch sie sind auch Menschen, haben eigene Familien, vielleicht Kinder gleichen Alters wie wir. Daher verfügen sie über gewisse Charakterzüge, die uns Jugendlichen gefallen können. Jedenfalls haben sie eine moralische Haltung, die ein Vorbild für uns sein kann. Und man darf nicht vergessen, Lehrer sind hervorragende Menschenkenner. Wir verbringen ja die meiste Zeit mit ihnen zusammen. Ihr Fachwissen ist aber das Allerwichtigste. Wer würde nicht so sportlich sein wollen wie ein Sportlehrer, so klug wie ein Mathelehrer oder so belesen wie eine Literaturlehrerin? 4. Was haben Ihre Eltern Ihnen mit auf den Weg gegeben? Naja, eigentlich alles. Auch Sachen, über die wir niemals konkret gesprochen haben. Unter anderem, dass ich meine Träume nie aufgeben soll, auch dann nicht, wenn die Lage hoffnungslos scheint. Man kann doch alles erreichen, wenn man sich etwas wünscht und sich dafür so richtig einsetzt. Aber man muss auch Niederlagen ertragen können. Ich habe von meinen Eltern gelernt, dass Familie und Beruf gleich wichtig sind, dass Intelligenz allein noch nicht zum Erfolg führt, Fleiß und harte Arbeit sind dafür ebenfalls erforderlich. Ich würde meine Kinder mehr zur Selbstständigkeit erziehen und sie ermuntern, so früh wie möglich von zu Hause auszuziehen. Das ideale Alter dafür ist 22, glaube ich. 5. Was ist anders in der Familie, wenn ein Elternteil im Ausland arbeitet? Wenn ein Elternteil, in der Regel der Vater, im Ausland arbeitet, verändert sich natürlich alles im Leben der Familie. Man muss den Alltag neu organisieren, aber wenn man das geschickt macht, fallen einem diese Veränderungen vielleicht gar nicht auf. Ich meine, den Kontakt mit Papa können Kinder auch per Skype oder sonst wie halten. Finanziell ist die Familie jedenfalls abgesichert, der Vater kann ihnen regelmäßig Geld überweisen. Es ist auch typisch, dass Jungs die Rolle des Vaters übernehmen wollen und ihre Geschwister herumkommandieren. Ich denke, eine Fernbeziehung ist manchmal schwer. Ich würde mich bestimmt nicht freuen, wenn mein Vater eine längere Zeit im Ausland verbringen müsste.